Test 5, Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 20. Bravo, Claudia. Herzliche Gratulation. Du hast gewonnen. Die Deutsche Bahn schenkt dir und einer Freundin von dir Tickets für die neueste Strecke des IC-Busses Berlin-Kopenhagen. Toll, danke sehr. Erzähl mal, wie bist du auf das Gewinnspiel gekommen? Tja, meine ältere Schwester fährt jeden Tag mit dem Bus zur Universität und hat ein Formular des Gewinnspiels auf dem Küchentisch liegen gelassen. Und was hast du gemacht, als du das Formular gesehen hast? Ich habe es gelesen und spontan ausgefüllt, denn ich möchte schon lange einmal nach Kopenhagen reisen. An welchen Tagen kann man denn mit dem IC-Bus nach Kopenhagen fahren? Mit dem Bus geht's jeden Freitag und Sonntag ab Berlin direkt nach Kopenhagen. Wie verläuft genau die Fahrt? Wie gesagt, ab Berlin zuerst einmal nach Rostock, dann mit dem Schiff über die Ostsee und das letzte Stück bis Kopenhagen wieder mit dem Bus. Und um welche Zeiten fährt der IC-Bus? Los geht es immer um 14.15 Uhr ab Berlin-Südkreuz. Ankunft in Rostock ist um 16.45 Uhr. Dann folgt, wie gesagt, die Fahrt mit dem Schiff. Ankunft in Kopenhagen ist um 21.50 Uhr. Wann planst du diese Freifahrt zu machen? Ich habe bis Ende April Zeit. Das stand auf dem Formular. Auf jeden Fall will ich mein schönes Wochenende mit meiner Freundin machen, da eine Rückfahrt von Kopenhagen auch sonntags um 22.30 Uhr angeboten wird. Dann wünsche ich dir und deiner Freundin viel Spaß und nochmals Gratulation zum Gewinn. Dankeschön.